Babylon, eine Stadt strebt zum Himmel. Zwei Stromland am Unterlauf des Euphrat um 1000 vor Christus. Ungefähr 90 Kilometer vom heutigen Bagdad entfernt, liegt auf beiden Seiten des Flusses Euphrat Babylon. Gewaltig und prächtig wie keine andere Stadt der Welt sei sie gewesen, weiß der griechische Historiker Herodot zu berichten. Auch der antike Name Babyli, aus dem in der Überlieferung Babylon wird, unterstreicht diese Behauptung, denn er bedeutet nichts anderes als Tor der Götter. Die sagenumwobene Metropole liegt in dem Landstrich, der, wenn man der biblischen Überlieferung Glauben schenken möchte, dem Garten Eden gleichkommt, in Mesopotamien, dem Land zwischen den Strömen Euphrat und Tigris. Die Fruchtbarkeit dieser Region, das saftige Grün der Palmenhaine und die üppigen Gärten mit den leuchtend roten Granatäpfeln sind aber weniger ein Geschenk der beiden Flüsse als das Ergebnis bestens organisierter Bewässerungssysteme, die das Frühjahrshochwasser auffangen, verteilen und für die trockene Jahreszeit speichern. Babylonien und seine Hauptstadt sind seit alters her begehrte Ziele der antiken Mächtepolitik. Und so sitzen im Lauf der Jahrhunderte zahlreiche Herrscher unterschiedlichster Herkunft auf dem babylonischen Thron. Erst im 12. Jahrhundert vor Christus gelingt die Befreiung der Stadt von langer Fremdherrschaft. Jeder Versuch jedoch, das babylonische Reich auszudehnen, wird von einem anderen Volk, das im Zweistromland ansässig ist, argwöhnisch beobachtet, den Assyrern. Denn diese sind es, die sich zwischen 1050 und 600 vor Christus zur Großmacht im Land zwischen Euphrat und Tigris aufschwingen. Auch Babylon wird im Laufe seiner Geschichte zweimal Opfer der assyrischen Expansionspolitik. Erst dem babylonischen König Nabopolassar gelingt es 612 vor Christus, die assyrische Hauptstadt Ninive zu erobern und zu zerstören. Ninive brennt. Eine ungeheure Feuersbrunst lodert um die kolossalen Festungsanlagen und taucht die untergehende Stadt in ein gespenstisch rotes Licht. Mit dem Fall Ninives geht ein Zeitalter zu Ende. Denn von hier aus war die Welt des Vorderen Orients über eine lange Zeit beherrscht und regiert worden. Mit dem historischen Sieg Nabopolassars aber kann sich Babylon endlich aus dem Banne des assyrischen Löwen befreien. Dabei ist Nabopolassar ein Mann aus kleinen Verhältnissen. Als er, der General, mehr als ein Jahrzehnt zuvor den Thron besteigt, sprechen seine Zeitgenossen noch vom »Sohn eines Niemands«, dem kleinen Mann, der unter den Völkern nicht bekannt war. Nach dem Fall der assyrischen Kapitale aber wagt niemand mehr, diese Worte in den Mund zu nehmen. Könige sterben selten zu gelegener Zeit. Doch der Tod Nabopolassars im Jahr 605 vor Christus hätte Babylon kaum zu einem schlechteren Zeitpunkt ereilen können. Denn die Nachricht vom unerwarteten Ableben seines Vaters erreicht den Thronfolger Nebukadnezar im Augenblick seines ersten großen Triumphes als Feldherr. Gerade hat er mit seinem Heer den Ägyptern eine vernichtende Niederlage beigebracht. Und die Gelegenheit, die Macht des Pharaos über Syrien und Palästina ein für allemal zu brechen, ist so günstig wie noch nie. Doch was nun? Die Situation ist denkbar schwierig. Der König ist tot und der Kronprinz weit weg. Sein jüngerer Bruder dagegen weilt mit seinen Anhängern in Babylon und unter Umständen gibt es sogar noch den einen oder anderen Würdenträger, der mit dem Thron liebäugelt. Der junge Nebukadnezar steht vor einer schweren Entscheidung. Soll er die militärische Operation fortführen und vielleicht einen ähnlich historischen Sieg davontragen wie einst sein Vater bei Ninive? Oder wäre es nicht klüger, in die Hauptstadt zurückzukehren, um die eigenen Ansprüche auf den Thron geltend zu machen? Nachdem er seine engsten Berater konsultiert hat, entschließt sich Nebukadnezar schweren Herzens, die Kämpfe abzubrechen und schnellstmöglich den Weg zurück in die Heimat anzutreten. Weil die Zeit drängt, lässt er seine Truppen samt der Kriegsbeute zurück und begibt sich, nur von einer kleinen Eskorte begleitet, auf einen mörderischen Ritt quer durch die Wüste. Nur schnell nach Babylon, um alle Intrigen, die ihm den Thron streitig machen könnten, im Keim zu ersticken. Einmal gekrönt, wird ihm die Herrschaft über all jene Völker zufallen, die seit dem Untergang Ninives Vasallen Babylons geworden sind. Eine wahrhaft beflügelnde Vorstellung für einen jungen Prinzen. Und so schafft es Nebukadnezar, die ganze Strecke, ungefähr 850 Kilometer, in nur 11 Tagen und Nächten zurückzulegen. Und das auf dem Rücken eines Kamels, denn ein Pferd hätte diese Strapazen keinesfalls durchstehen können. Nebukadnezar erreicht Babylon zur rechten Zeit. Ob seine Eile vonnöten war oder nicht, bleibt ungewiss. Fest steht, dass bisher niemand versucht hat, an seiner Stelle den Thron zu besteigen. Und so kann der Kronprinz wenige Tage später verkünden: Nebukadnezar, der König von Babylon, der Demütige, der Ergebene, der Ehrfurcht hat vor den großen Göttern, der erlauchte Priesterfürst, der Sohn des Nabopolassars, des Königs von Babylon, bin ich. So lautet der volle Titel Nebukadnezars des Zweiten, der Babylon für fast ein halbes Jahrhundert lang regieren wird. Nicht nur seine Fähigkeiten als Bauherr, Staatsmann und Feldherr haben seinen Namen in die Geschichtsbücher eingehen lassen, sondern vor allem die Eroberung Jerusalems im Jahr 587 vor Christus und damit verbunden das berühmte Exil der Juden. Denn die Zerstörung Jerusalems ist der Beginn der babylonischen Gefangenschaft des Volkes Israel, von der das Buch Daniel der Bibel ausführlich berichtet. Erst durch die Eroberung Babylons durch die Perser 539 vor Christus werden die Söhne Davids ihre Freiheit zurückerlangen. Unter Nebukadnezars Herrschaft steigt die babylonische Kapitale zu neuer Blüte auf. Denn vor allem anderen will der junge Monarch Marduk, dem höchsten Gott Babylons, die Ehre erweisen. Marduk, Herr, weisester der Götter, stolzer Fürst, wie das kostbare Leben liebe ich deine hohe Gestalt. Herrlicher als deine Stadt Babylon werde ich unter allen Ortschaften keine Stadt ausgestalten. Mein Herr Marduk, auf deinen Befehl hin wird die Gottesstadt ausgebaut. Dieses Gebet des Königs kann man geradezu als Regierungsprogramm verstehen. Und in diesem Sinne geht Nebukadnezar ans Werk. In seiner Leidenschaft übertrifft er alle seine Vorgänger auf dem Thron. Auch den Schreibern der Bibel entgeht nicht, wie sehr er seine Stadt liebt. Als der König einmal auf dem Dache der Königsburg zu Babel ging, hob er an und sprach: Siehe, das ist die große Babel, die ich erbaut habe zum königlichen Hause, durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Und so trägt bis heute fast jede babylonische Ruine im Wortsinne den Stempel Nebukadnezars. Denn in Abertausende von Ziegeln hat der stolze Bauherr seinen Namen einritzen lassen. Natürlich will er eine Stadt für die Ewigkeit errichten. Alle nachfolgenden Generationen sollen sein Werk bewundern und preisen. Das Erste, was es bei einem solchen Vorhaben zu beachten gilt, ist eine den Naturgewalten trotzende Bauweise. Bauten seine Vorgänger noch mit Lehmziegeln, die aus mit Stroh und Häcksel vermischtem Ton bestanden und in einer Holzform gefüllt in der Sonne getrocknet wurden, besteht Nebukadnezar darauf, für alle seine Bauten ausschließlich gebrannte Ziegel zu verwenden. Bisher waren diese wichtigen Gebäuden vorbehalten gewesen. Doch wie sieht sie aus, die Mutter aller Städte, Babylon, die Metropole am Euphrat? Wir wüssten bis heute wohl nur das, was das Alte Testament berichtet, hätte es nicht den deutschen Archäologen Robert Koldewey gegeben, der finanziert von der Deutschen Orientgesellschaft Kaiser Wilhelms II. 1899 in den heutigen Irak aufbricht, um den Geheimnissen um die antike Großstadt im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt ahnt er wohl kaum, dass er fast 20 Jahre seines Lebens mit der Freilegung Babylons zubringen wird. Mit außergewöhnlicher Energie verfolgt der Berliner Archäologe allen Entbehrungen und Strapazen zum Trotz sein Lebensziel. Er will Babylon wieder auferstehen lassen, der toten Stadt neues Leben einhauchen. Am Anfang der Ausgrabungen stehen ein paar farbige Ziegelbrocken. Doch dann offenbart sich dem Ausgräber von Babylon nach und nach die ganze Pracht der riesigen Anlage. Auch wenn die Angaben Herodots, der von einer Stadtmauer von mehr als 80 Kilometern Länge und 100 Toren berichtet, übertrieben sind, präsentieren sich die Ruinen, die Koldewey freilegt, immer noch als imposant. Zu Recht gilt Babylon daher als die am besten befestigte Stadt der antiken Welt. Die auf beiden Seiten des Euphrat errichtete Metropole ist von zwei äußeren Mauerringen umgeben, die im Norden durch eine Festung gesichert werden. Die eigentliche Wohnstadt befindet sich im Innern der ganzen Anlage und wird noch zusätzlich durch eine zweifache Mauer geschützt. Die beiden rechts und links des Euphrat gelegenen Teile Babylons verbindet eine 123 Meter lange Brücke, die älteste Steinbrücke der Welt. Fremde finden sich zu allen Zeiten in Babylon gut zurecht. Denn das Stadtgebiet ist von langen, geraden Straßen durchzogen und gliedert sich nahezu reißbrettartig in rechteckige Teile. Nach der sonst so charakteristischen labyrinthartigen Unübersichtlichkeit orientalischer Städte sucht man hier vergebens. Die breiten Straßen Babylons verbinden die 8 Haupttore mit der Innenstadt. Das bekannteste Tor ist das mit wunderschönen glasierten Ziegeln und kunstvollen Tierdarstellungen verzierte Ishtar-Tor mit der Prozessionsstraße, die quer durch die Stadt, vorbei am Palast des Königs, zum Marduk-Tempel und dem legendären Turm zu Babel führt. Aber wie jede Stadt besteht Babylon nicht nur aus Tempeln, Brücken, Toren und Palästen, sondern auch aus Wohnvierteln. Denn es leben hier nicht nur Könige und Priester, sondern auch einfache Bürger, zumeist Handwerker und Händler. Ihre Häuser sind eng aneinander gebaut und bestehen aus weiß gekalkten Lehmziegeln. Wenn es das Einkommen der Familie erlaubt, verzieren auch die Durchschnittsbürger die Außenmauern mit Reliefs. Die ärmsten Babylonier allerdings können sich keine befestigten Wohnstätten leisten und müssen mit Hütten aus Rohrstangen und Matten Vorlieb nehmen. Bevor wir uns nun den beiden bekanntesten architektonischen Meisterwerken der antiken Metropole, den hängenden Gärten der Semiramis und dem Turm zu Babel, zuwenden, wollen wir noch einen Blick auf die königliche Hauptburg werfen, die von den löwengeschmückten Mauern der aufs Ishtar-Tor zuführenden Prozessionsstraße begrenzt wird. Selbst die Ruinen dieses Baus vermögen den Betrachter noch zu verzaubern. An ihren Fronten befinden sich große, blau schimmernde Reliefs. Der Boden ist mit Platten aus weißem und farbigem Sandstein ausgelegt, die das Signe Nebukadnezars tragen. Die Dachbalken bestehen aus Zypressen und Zedernholz. Diese stummen Zeugen vergangener Zeiten lassen uns die unvorstellbare Pracht erahnen, die den Alltag des babylonischen Königs bestimmt hat. Für all diese Kunstwerke hat Nebukadnezar neben den besten Handwerkern des eigenen Volkes auch zahlreiche Meister fremder Länder nach Babylon geholt. Der Monarch besitzt aber nicht nur einen Palast, sondern gleich 4, die er durch Gänge miteinander verbinden lässt. In der Nähe eines dieser Paläste, der Südburg, vermutet man eines der 7 Weltwunder, die hängenden Gärten. Entgegen der Legende, die eine sagenumwobene Königin Semiramis als Erbauerin anführt, gehen die Archäologen heute davon aus, dass Nebukadnezar II. Sie errichten ließ. Die Schönheit der Anlage ist legendär. Wie die Gärten tatsächlich ausgesehen haben, bleibt aber Spekulation. So viel scheint jedoch sicher: terrassenförmig ansteigend, gestützt von massiven Gewölben und ständig bewässert mit Hilfe eines komplizierten Kanalsystems, erhob sich über den Dächern von Babylon ein grüner Berg. Zum Sinnbild Babylons ist aber ein anderes Wahrzeichen der Stadt geworden, der Zikkurat von Etemenanki, der Turm zu Babel. Der Zikkurat von Babylon ist zwar der größte, aber bei weitem nicht der einzige Tempelturm im Zweistromland. Wie Perlen auf einer Schnur reihen sich die Türme entlang der Ströme Euphrat und Tigris. Der von Nebukadnezar II. Vollendete Zikkurat ist in gewisser Weise die Krönung des mesopotamischen Tempelbaus. Etwa 91 Meter in der Höhe und 91 Meter an jeder der 4 Seiten misst dieses 7-stufige architektonische Meisterwerk inmitten des babylonischen Tempelbezirks. Der aus gebrannten Lehmziegeln errichtete Turm überragt alle anderen Gebäude Babylons. Keilschrifttexte, die den Zikkurat zu Babel beschreiben, gibt es viele. Doch über seine Funktion verraten sie uns leider nur sehr wenig. Man nimmt heute an, dass in den Tempeltürmen zum einen rituelle Opferungen zu Ehren des Gottes Marduk stattfanden und dass sie den Priestern zum anderen auch als Observatorien dienten. Letzteres ist nicht unwahrscheinlich, da feststeht, dass babylonische Astronomen bereits im 5. vorchristlichen Jahrhundert das Sonnenjahr errechnen und die Sternbilder beobachten. Ganz gleich aber, welche Funktion die Türme erfüllen, die Götterberge der Babylonier leben durch die alttestamentarische Verdammung in unserem Bewusstsein fort, als Türme des Hochmuts, als Symbol menschlicher Überheblichkeit schlechthin. Egal wie prächtig ihre Bauwerke sein mögen, egal wie mächtig ihr Erbauer ist, keine Stadt besteht für die Ewigkeit. Und so geht auch die Blütezeit Babylons mit dem Tod ihres Förderers Nebukadnezars II. Im Jahr 562 vor Christus zu Ende. Auf ihn folgen glücklose Könige wie Nabonid, der die Stadt kaum ein Vierteljahrhundert später, im Jahr 539 vor Christus, kampflos dem Perserkönig Kyros überlassen muss. Die Eroberung der Stadt durch die Perser kennzeichnet endgültig das Ende des babylonischen Reiches. So wird es Babel, der Zier der Königreiche, ergehen wie Sodom und Gomorra, als Gott sie zerstörte, heißt es in der Bibel. Ewig unbesiedelt soll sie bleiben und unbewohnt von Geschlecht zu Geschlecht. Und es wird da selbst der Beduine nicht zelten, sondern Wüstentiere werden da selbst lagern. Windhunde werden heulen in den Palästen und Schakale in den Schlössern der Lust. So mag Babylon, wie in der Bibel prophezeit, untergegangen sein. Doch die Faszination, die die Metropole am Euphrat über Jahrhunderte ausstrahlt, lebt weiter. Bis heute. Die nächste Station unserer Reise führt uns ein kleines Stück weiter nach Osten, in das Land derer, die für den Untergang Babylons verantwortlich waren, in das antike Persien. Denkt man bei Persien nicht zuallererst an legendäre Schlachten wie Marathon, Issos oder die Seeschlacht bei Salamis? Diese Assoziationen haben eines gemeinsam. Sie stellen die Perser als militärische Gegenspieler der Griechen dar. Doch was war vor den Perserkriegen, dieser legendären Auseinandersetzung zweier antiker Großmächte? Woher kommt diese Hochkultur, deren Herrscher sich König der Könige nennen und deren Pracht und Prunk schon ihre Zeitgenossen in Ehrfurcht erstarren lässt? Sind die Perser tatsächlich das grausame, barbarische Volk, als das es die griechische Geschichtsschreibung darstellt?